so verwegen handeln? Wollt ihr denn zum Tode wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetze unserer strengen Überwinder? Rings gestellt sind ihre Netze auf die Heiden, auf die Sünder. Gewinn!